Kundgabe 1389. Empfangen durch Bertha Dudde am 23. und 24.04.1940. Verstehen der geistigen Lehre. Segen geistiger Arbeit. Irdische Bedürfnisse. Nur dort ist tiefstes Verstehen der Geisteslehre zu erwarten, wo auch der Wille ist, aufgeklärt zu werden. Denn verlangt der Mensch zu wissen, dann öffnet er auch sein Herz dem Wissen Austeilenden. Er macht sich die Mühe, das Empfangene zu durchdenken und wird nun auch die Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden vermögen. Denn der die Wahrheit dem Menschen zugehen lässt, will, dass dieser Eingang findet. Also wird er auch dem Wahrheitbegehrenden die Erkenntniskraft geben, die Wahrheit als solche anzusehen und alles Unwahre zu verneinen. Suchet nun der Mensch einzudringen in geistiges Gebiet, so bekundet er dadurch den Willen, sein Innenleben zu pflegen. Es setzet die Trennung ein von der Materie. Sie hält ihn nicht mehr ausschließlich gefangen, wenngleich sie auch noch nicht gänzlich überwunden ist. Die Seele zu bilden ist einzige Aufgabe des Erdenlebens. So also der Mensch allem Beachtung schenkt, was der Seele zum Vorteil gereicht, beginnt er, die Aufgabe ernst zu nehmen. Es ist nun auch verständlich, dass einer solchen Seele von allen Seiten Hilfe geboten wird, dass alles reife Geistige sich solcher Seelen annimmt und Aufklärung gibt, wo diese begehrt wird. Wer nachlässig und oberflächlich die Arbeit an seiner Seele ausführt, kann erklärlicherweise auch nicht so von geistiger Kraft bedacht werden, als ein mit allen Sinnen nach Vollkommenheit strebender Mensch. Hat sich der Mensch einmal klargemacht, dass sein Bleiben auf Erden nicht von Ewigkeitsdauer ist, hat er aber auch die innere Gewissheit, dass das Leben der Seele nicht beendet ist mit dem leiblichen Tode, so wird auch der Trieb im Menschen stärker werden, einen höheren geistigen Reifegrad zu erreichen, und er sucht dann einzudringen in geistiges Wissen. Das Erkennen seines Erdenlebenszwecks löst unwillkürlich einen verstärkten Tatendrang aus, denn der wissende Mensch geht bewusst an seine Vollendung. Der Wissende tastet sich nicht mehr durch die Dunkelheit, sondern er geht festen Schrittes einen hell erleuchteten Weg. Er begehrt nur das Licht, die Wahrheit, das Wissen. Und da er begehrt, wird er auch vollstes Verständnis haben für alles Geistige. Nichts wird ihm unverständlich sein, nichts unerklärlich, sondern alles nur eine einzige Lösung des bisher ihm Unverständlichen. Es ist der geistige Hunger, der solche Menschen dazu treibt, immer tiefer in Geistiges einzudringen, und der doch immer wieder gestillt wird, weil es göttlicher Wille ist, dass Speise und Trank geboten wird dem, der geistige Nahrung begehrt. Und daher geht kein Wesen, sowohl auf Erden wie im Jenseits, leer aus, das in geistige Wahrheit geleitet zu werden begehrt, denn dieses ist Gott wohlgefällig. Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Es ermahnet der Herr immer wieder die Seinen, die Verbindung zu suchen mit ihm. Er will sie hinweisen, dass sie nicht vergeblich streben und ihre Bitten allzeit erfüllt werden. Denn geistiges Gut teilet er ungemessen aus, und nie wird der Mensch eine Fehlbitte tun, der um Aufklärung, um Erhellung seines Geistes, den Vater im Himmel anfleht. Das Verlangen nach dem, was Gottes ist, nach Geisteswissen, wird jederzeit erfüllt werden. Doch dem Verlangen nach der Materie wird nur wenig entsprochen von göttlicher Seite, es sei denn, dass Letzteres nicht dem Ersteren hinderlich ist. Für des Leibes Notdurft sorget nicht, spricht der Herr. Und wieder ist dies ein Hinweis, dass nur allein das von Wert ist, was der Geist begehrt. Denn wessen der Leib bedarf, das gehet jedem zu, der nur seiner Seele gedenkt. Der Segen der geistigen Arbeit erstreckt sich auch auf das irdische Leben und seine Anforderungen. Und es wird weniger zu kämpfen haben, der sich geistig zu vervollkommnen sucht. Denn dieser erkennt seine Aufgabe. Und gerade das Erlangen dieser Erkenntnis benötigt so oft schweren Erdenlebenskampf. Also kann er nun dem Menschen erspart bleiben, so dieser die Erkenntnis gewonnen hat. Sorget der Mensch aus eigenem Antrieb für seine Seele, so sorget Gott für sein Leben. Er bedenket ihn mit allem Nötigen und hält ihm irdische Sorgen fern, soweit dies der Förderung seiner Seele dienlich ist. Amen.